Kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 3.5. Historischer Materialismus. Der dialektische Materialismus beschäftigt sich, wie wir gesehen haben, mit den Entwicklungsgesetzen von allem, was existiert. Den Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich in der Natur die Materie bewegt, nach denen das Bewusstsein aus der Materie entsteht und von ihr bestimmt wird. Dabei waren weder der Materialismus noch die Dialektik eine Erfindung des Marxismus. Beide existieren in verschiedenen Formen schon seit Jahrtausenden im philosophischen Denken. Auch die Verbindung der Dialektik mit dem Materialismus ist nichts prinzipiell Neues. Bereits bei antiken Philosophen wie Heraklit oder Aristoteles vereinen sich materialistische Tendenzen mit früheren Formen des dialektischen Denkens. Die große Errungenschaft der Begründer des Marxismus liegt darin, eine konsequente, also in sich geschlossene und umfassende dialektisch-materialistische Sicht auf die Welt entwickelt zu haben. Anders als frühere philosophische Systeme akzeptiert der dialektische Materialismus von Marx, Engels und Lenin keinerlei idealistische oder antidialektische Auffassungen mehr. Und anders als frühere materialistische Philosophien betrachtet der dialektische Materialismus erstmals wirklich die ganze Welt als einen in sich dialektisch entwickelnden materiellen Zusammenhang. Die ganze Welt, das bedeutet aber eben nicht nur die Natur, sondern auch die menschliche Gesellschaft. Die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung wurden erstmals von Marx und Engels dialektisch-materialistisch untersucht. Diese Auffassung von der Geschichte nennt man den historischen Materialismus. Der historische Materialismus ist ein Teilbereich des dialektischen Materialismus. Die Geschichte der menschlichen Gesellschaft bedarf zwar einer eigenständigen wissenschaftlichen Untersuchung, das heißt, die Gesellschaftsanalyse ist durch die Naturwissenschaften nicht erledigt. Aber sie kann auch nicht losgelöst aus dem Gesamtzusammenhang der Entwicklung der Materie betrachtet werden. Natur und Gesellschaft stehen in einem Wechselverhältnis. So ist die Gesellschaft in vielfacher Hinsicht von den natürlichen Bedingungen geprägt, unter denen sie existiert. Von der Biologie des Menschen, dem Stoffwechsel, der Sexualität, der Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten, seinem Drang zur Bildung von Gemeinschaften und so weiter. Aber auch von geografischen, klimatischen und anderen Bedingungen. Umgekehrt greift aber der Mensch auch verändernd in seine natürliche Umwelt ein, wie wir sehen werden. Kapitel 3.5.1 Gesetzmäßigkeiten. Der historische Materialismus ist also die Wissenschaft von den Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklungen. Er geht also davon aus, dass auch die Geschichte nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verläuft, die durch die wissenschaftliche Analyse erkannt werden können. Wie in der Natur geht der Marxismus auch in Bezug auf die Geschichte davon aus, dass die Triebkräfte der Entwicklung eines Dings in ihm selbst liegen, dass also Entwicklung nichts ist, was alleine von äußeren Kräften bestimmt wird. Die Gesellschaften entwickeln sich also durch die ihnen innewohnenden Widersprüche und nicht, weil irgendeine höhere Macht die Geschicke der Menschen lenken würde. Wie Engels feststellte, wurde durch den historischen Materialismus, Zitat, der Idealismus aus seinem letzten Zufluchtsort, aus der Geschichtsauffassung vertrieben und der Weg gefunden, um das Bewusstsein der Menschen aus ihrem Sein, statt wie bisher ihr Sein aus ihrem Bewusstsein zu erklären. Zitat Ende. Engels, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Das Bewusstsein ist dabei in seiner Entwicklung in doppelter Weise materiell bestimmt. Einmal war es die körperliche Weiterentwicklung des Menschen, ihre reichhaltigere Nahrung, die komplexeren Tätigkeiten und zwischenmenschlichen Beziehungen, die die Entwicklung des Gehirns anregten und so zu komplizierteren Gedanken befähigten. Zweitens ist die Entwicklung des menschlichen Denkens über die Zeitalter hinweg aber auch der geistige Ausdruck der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften. Was ist gemeint, wenn von gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten die Rede ist? Ist das in demselben Sinne gemeint, wie die Natur gesetzmäßig strukturiert ist? Ja und nein. Nein, denn die gesellschaftlichen bzw. historischen Gesetzmäßigkeiten vollziehen sich anders als die Naturgesetze, natürlich nicht losgelöst vom menschlichen Handeln. Die Gesetze der Physik oder Biologie werden nicht durch das Agieren von Menschen geschaffen, sondern sie galten auch schon, als es noch keine Menschen gab und würden weiterhin gelten, wenn der Mensch aussterben würde. Anders ist es bei den gesellschaftlichen Gesetzen. Diese werden von bewussten Menschen ausgeführt. Sie sind das Ergebnis des Zusammenwirkens von vielen Individuen, die mit ihrem Handeln jeweils ihre eigenen Absichten und Zwecke verfolgen. Andererseits sind die gesellschaftlichen Gesetze aber durchaus auch vergleichbar mit den Naturgesetzen. Denn auch wenn hinter gesellschaftlichen Gesetzen bewusste Menschen stehen, so setzen sich diese Gesetze dennoch unabhängig vom Willen des Menschen durch, solange die gesellschaftlichen Bedingungen existieren, die sie hervorgebracht haben. Wie ist das zu verstehen? In dem Sinne, dass der einzelne Mensch sich die Welt nicht so machen kann, wie sie ihm gefällt, sondern dass er bereits unter Bedingungen handeln muss, die das Ergebnis einer gesetzmäßigen historischen Entwicklung sind. Diese Gesetze wiederum kommen durch das Zusammenwirken vieler Individuen zustande und die Ziele, die das einzelne Individuum verfolgt, müssen im Ergebnis nicht zu dem Ergebnis führen, das angestrebt wurde. Marx sagt, Zitat, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Zitat Ende. Marx, der 18. Primär des Louis Bonaparte. Dass die Menschen ihre Geschichte machen, heißt also nicht, dass sie sich immer der gesellschaftlichen Grundlagen und Wirkungen ihres Handelns bewusst werden. Dieser Zusammenhang sollte weiter unten besser verständlich werden. Aber ein Beispiel ist vielleicht trotzdem schon mal hilfreich. Stellen wir uns eine Bäuerin vor, die ihr Gemüse auf dem Wochenmarkt verkaufen will. Natürlich will sie für ihre Waren möglichst viel Geld bekommen, denn sie hat ja mit ihrer Familie das ganze Jahr dafür gearbeitet, die Ernte einzubringen. Sie kann aber den Preis nicht beliebig festsetzen. Sie ist nämlich nicht alleine auf der Welt, sondern tritt als Akteurin auf den Markt und dieser Markt folgt Gesetzmäßigkeiten. Durch die Konkurrenz der unterschiedlichen Verkäufer und Käufer auf dem Markt wird ein bestimmtes Preisniveau objektiv festgesetzt. Objektiv bedeutet, dass es keine bewusste Entscheidung einer einzelnen Person war, die dieses Niveau bestimmt hat, sondern dass es sich aus dem Zusammenwirken vieler Personen ohne zentralen Beschluss herausgebildet hat. Wir werden in Kapitel 4.2 sehen, dass es letzten Endes und indirekt die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit ist, die den Preis der Waren bestimmt. Jedenfalls ist unsere Bäuerin gezwungen, sich an diesem objektiv festgesetzten Preisniveau zu orientieren. Weicht sie bedeutend nach oben ab, findet sie keine Abnehmer mehr. Senkt sie den Preis zu stark, kann sie sich und ihre Familie nicht mehr ernähren und ihre verbrauchten Arbeitsinstrumente, Saatgut und so weiter nicht mehr ersetzen. Die Preisbildung ist also ein Beispiel für ein gesellschaftliches Gesetz, bei dem die vielen Einzelwillen der Menschen im Ergebnis zu einem anderen Ergebnis führen. Die objektiven gesellschaftlichen Gesetze unterscheiden sich von den Naturgesetzen dadurch, dass sie nicht ewig gültig sind, sondern vom Entwicklungsniveau der Gesellschaft und der herrschenden Gesellschaftsordnung abhängig gelten. Zum Beispiel gelten die besonderen Gesetze des Kapitalismus natürlich nicht mehr, wenn der Kapitalismus überwunden wurde und der Sozialismus aufgebaut wird. Auf der anderen Seite lassen sich die objektiven Gesetze aber auch nicht beliebig verändern oder außer Kraft setzen. Solange wir im Kapitalismus leben, werden die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus gelten und unser Leben bestimmen. Regierungen können durch bewusstes politisches Eingreifen das Wirken des einen oder anderen Gesetzes etwas abändern, indem sie eine bestimmte Entwicklung vorübergehend verlangsamen oder beschleunigen. Sie können die grundlegenden Gesetze aber nicht außer Kraft setzen. Es gibt sowohl allgemeine historische Gesetzmäßigkeiten, die in allen Gesellschaften gelten, als auch spezifische Gesetze, die nur in manchen Gesellschaftsformen Gültigkeit haben. Das Beispiel des Gemüsemarktes beschreibt ein spezifisches Gesetz. Denn nicht in allen Gesellschaften gibt es überhaupt Märkte, auf denen Waren gekauft und verkauft werden. Ein Markt setzt voraus, dass unter den Bedingungen des Privateigentums produziert wird und die Privateigentümer ihre Waren dann tauschen müssen. Im Kapitel 4 werden wir uns ausführlich mit den Gesetzmäßigkeiten beschäftigen, nach denen der Kapitalismus funktioniert. Wir werden aber auch für allgemeine historische Gesetze noch Beispiele kennenlernen. Fassen wir an dieser Stelle schon mal zusammen. Der historische Materialismus ist die von Marx und Engels begründete Auffassung von der Geschichte, wonach auch die menschliche Gesellschaft sich nach den Grundgesetzen der Dialektik entwickelt und dabei die Entwicklung der materiellen ökonomischen Verhältnisse der Gesellschaft das Grundlegende ist, während die Entwicklungen aller anderen Bereiche der Gesellschaft wie Philosophie, Religion, Kunst, Politik und so weiter von der ökonomischen Entwicklung abhängig ist. Der historische Materialismus richtet seinen Blick dabei auf den Geschichtsprozess als Ganzes, als gesetzmäßigen Gesamtzusammenhang, statt wie die bürgerliche Geschichtsschreibung, die Geschichte nur als Aneinanderreihung von Daten und Ereignissen zu verstehen, in denen nur teilweise ein Zusammenhang gesehen wird. Daher erkennt auch die bürgerliche Wissenschaft im Kapitalismus nur einzelne Problemlagen, die auf isolierte Ursachen wie zum Beispiel falsche Politik oder das Fehlverhalten von Individuen zurückgeführt werden. Nur der historische Materialismus ist in der Lage, den Gesamtzusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise hinter den einzelnen Problemen zu erkennen, die den Menschen das Leben schwer machen. Kapitel 3.5.2 Produktivkräfte. Wie ist das nun zu verstehen, dass die Gesellschaft von der ökonomischen Entwicklung abhängig ist? Zunächst in einem sehr grundlegenden Sinne. Zitat: Marx bezeichnete es als die grundlegende Tatsache der Gesellschaft, dass die Menschen erst essen, trinken, wohnen, sich kleiden müssen, ehe sie Politik treiben, künstlerische Neigungen befriedigen oder philosophische Abhandlungen verfassen können. Dies ist scheinbar selbstverständlich, aber in Wirklichkeit handelte es sich um eine epochenmachende Entdeckung, aus der sich vor allem die Schlussfolgerung ergibt. Um leben zu können, müssen die Menschen arbeiten, ihre Existenzmittel produzieren. Ohne Produktion könnte keine Gesellschaft existieren. Daher bildet die Produktion der unmittelbaren materiellen Existenzmittel und der Grad der ökonomischen Entwicklung, der durch ein Volk oder während einer geschichtlichen Epoche erreicht wird, die Grundlage, auf welcher sich Regierungsformen, Rechtsverhältnisse, Kunst und so weiter entwickeln. Zitat Ende. Einführung in den dialektischen und historischen Materialismus. Die Arbeit ist also eine grundlegende Notwendigkeit jeder Gesellschaft und überhaupt des menschlichen Lebens. Arbeit verstehen Marx und Engels als eine bewusste Tätigkeit, durch die Menschen ihre vorgefundene Umwelt ihren Zwecken entsprechend verändern. Der Mensch findet in der Natur die Voraussetzungen, um sein Überleben zu sichern und seine sonstigen Bedürfnisse zu befriedigen. Allerdings ist es in den meisten Fällen notwendig, die in der Natur vorgefundenen Gegenstände zu bearbeiten, um sie für den Menschen nutzbar zu machen. So müssen Bäume erst gefällt und das Holz gesägt werden. Der Stein muss aus dem Steinbruch gehauen werden. Kühe werden durch Züchtung über viele Generationen so verändert, dass sie mehr Milch geben und so weiter. Die Arbeit ist für Marx und Engels die entscheidende Tätigkeit, die den Menschen erst ausmacht. Zwar bearbeiten auch viele Tiere ihre Umwelt zum Zwecke ihres Überlebens oder ihrer Fortpflanzung. Marx schreibt dazu aber, Zitat: Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister von der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Zitat Ende. Marx, Das Kapital, Band 1. Arbeit in diesem Sinne ist also als bewusstseinsgeleitete Tätigkeit zu verstehen. Durch die Arbeit verwirklicht der Mensch seine Zwecke in Bezug auf die materielle Welt, in der er lebt. Sie ist die Grundlage seiner Bedürfnisbefriedigung und seines Verhältnisses zu anderen Menschen. Es ist also falsch, die Arbeit rein negativ zu verstehen, einfach als Mühsal und Zeitverlust. Dass die Arbeit in unserer Gesellschaft meistens diesen Charakter hat, liegt vielmehr an ihrer kapitalistischen Form. Sie ist im Kapitalismus entfremdete Arbeit, weil sie nicht der Entfaltung des Menschen dient, sondern seiner Beherrschung und den Profiten der Bourgeoisie. Die Dinge, die der Mensch durch seine Arbeit verändert, werden als Arbeitsgegenstände bezeichnet. Die Instrumente, mit denen die Gegenstände bearbeitet werden, nennt man Arbeitsmittel. Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände zusammengenommen, also alles, was der Mensch an Dingen braucht, um zur Befriedigung seiner Bedürfnisse arbeiten zu können, nennt man Produktionsmittel. Produktionsmittel, das sind also die Rohstoffe, bereits verarbeitete Halbfabrikate, aber auch die Werkzeuge und Maschinen, der Boden, die Produktions- und Lagergebäude, Transportmittel und Infrastruktur. Durch die Arbeit tritt also der Mensch in ein Verhältnis, in einen Stoffwechsel zur Natur. Die Arbeit verändert sowohl die Natur als auch gleichzeitig den Mensch. So ändert sich beispielsweise durch die Entwicklung des Arbeitsprozesses auf immer höherer technischer Stufe auch die Art und Weise, wie der Mensch seine gesellschaftliche und natürliche Umwelt wahrnimmt und über sie denkt. Diese Erweiterung unserer Sinne durch die gesellschaftliche Entwicklung ist auch, aber nicht nur, direkt physisch zu verstehen. Das Teleskop erlaubt uns die Erforschung des Weltraums. Das Elektronenmikroskop, das Mikrokosmos, also die winzigen Bestandteile der Materie. Und durch die heutige moderne Physik wissen wir einiges über die Welt, was dem Alltagsverstand direkt widerspricht, wie zum Beispiel, dass sich Räume krümmen können oder dass die Zeit an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell vergeht. Die Menschen und die Produktionsmittel, mit denen sie arbeiten, um all die Güter zu produzieren, die wir zum Leben im weitesten Sinne brauchen, sind also die beiden Zutaten der Produktion, die produktive Kraft der Gesellschaft. Daher nennt man sie Produktivkräfte. Produktionsmittel alleine reichen aber nicht zur Produktion, sondern der Mensch ist dazu immer auch erforderlich. Ein Arbeitsmittel oder Arbeitsgegenstand alleine ist nutzlos und verfällt sogar mit der Zeit. Daher ist der Mensch die wichtigste Produktivkraft. Die Produktivkräfte bleiben nicht gleich, sondern entwickeln sich ständig weiter. Das gilt für die Arbeitsgegenstände ebenso für die Arbeitsmittel und den Menschen selbst. Die ersten Werkzeuge, mit denen der Mensch die Welt bearbeitete, indem er zum Beispiel Tiere jagte und ihr Fleisch und Fell nutzte, waren aus Stein und Holz gefertigt. Die Menschen zogen über hunderttausende Jahre als Nomaden umher und konnten der Natur nur das Notwendigste zum Überleben abbringen. Die Entwicklung der Produktivkräfte war über diesen Zeitraum, der den größten Teil der Menschheitsgeschichte ausmacht, noch sehr langsam und nur über tausende Generationen hinweg oder noch längere Zeitspannen überhaupt spürbar. Einen qualitativen Sprung begann die Menschheit dann vor etwa 20.000 Jahren mit der sogenannten Neolithischen Revolution. Die Menschen begannen Getreide anzubauen und Nutztiere zu halten. Dadurch lösten sie sich von der Lebensweise der Nomaden und wurden sesshaft. In den folgenden Jahrtausenden begannen sie, die Produktion von Nahrungsmitteln und Werkzeugen weiterzuentwickeln, begannen mit dem Bau von Gebäuden und so weiter. Anders als das Wort Revolution nahezulegen scheint, war dies also immer noch ein langwieriger Prozess, der sich über viele Jahrtausende zog und den wir als Jungsteinzeit bezeichnen, weil die wesentlichen Werkzeuge immer noch aus Stein gefertigt waren. Ein nächster großer Schritt war die Metallurgie, also die Entdeckung und Verarbeitung von Metallen. Zuerst war dies vor allem Bronze, später nahm das Eisen ihren Platz ein. Diese Epoche nennt man nach dem vorherrschenden Material der Werkzeuge die Bronze- oder Eisenzeit. Da der Mensch über das nackte Überleben hinaus nun einen Überschuss produzieren konnte, gab es nun auch Menschen, die nicht mehr mit der Nahrungsbeschaffung oder anderen existenznotwendigen Arbeiten befasst waren. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der Entstehung der ersten Städte nahm auch der Austausch zwischen den Gemeinschaften in Form von Handel zu. Beispielsweise die Priester, aber auch wissenschaftliche Denker, die sich mit den grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz beschäftigten. Politik und Verwaltung wurden nun ebenfalls komplexer, sodass mächtige Großreiche wie die der Babylonier, Ägypter, Chinesen und Perser oder in der Spätantike die hellenistischen Reiche und das Römische Reich entstehen konnten. Mit dem Untergang des Weströmischen Reiches im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus begann in Europa das sogenannte Mittelalter. Auf den ersten Blick erscheint das Mittelalter als ein riesiger ökonomischer und zivilisatorischer Rückschritt im Vergleich zur Antike. Viele Leute stellen sich diese Epoche als eine Zeit der Dunkelheit, des Aberglaubens und wirtschaftlichen Rückschritts dar. Längerfristig und global betrachtet ist das Bild aber differenzierter. In China, im arabischen Raum oder im Byzantinischen Reich beispielsweise entwickelten sich Wissenschaft und Kultur stark weiter. Auch im west- und zentraleuropäischen Mittelalter gab es einschneidende Entwicklungen der Produktivkräfte. So zum Beispiel den Räderpflug in der Landwirtschaft, das Hufeisen, die Nutzung der Wind- und Wasserkraft zum Mahlen von Getreide und den Übergang der Landbestellung zur Dreifeldwirtschaft. Das heißt, der abwechselnden Bewirtschaftung von Feldern, wobei immer nur zwei von drei Feldern bestellt wurden, sodass der Boden auf dem dritten Feld sich erholen konnte. Diese Entwicklungen ermöglichten großen Zuwachs bei der Ernte, verbesserte Ernährung, schnellere Reisen und Handel und so weiter. Im Verlauf der Jahrhunderte entstanden auch im damals noch sehr unterentwickelten West- und Mitteleuropa überall Handelswege und Städte. Die Bevölkerung wuchs stark an, weil durch die verbesserten Produktionstechniken mehr Menschen ernährt werden konnten. Im späten Mittelalter revolutionierte das Schiffspulver die Kriegstechnik. Der Buchdruck schuf neue Grundlagen für die Wissenschaft. Immer feinere handwerkliche Tätigkeiten wurden möglich, sodass komplexe Geräte wie Uhren und Teleskope hergestellt wurden. Das Morgengrauen der kapitalistischen Neuzeit schließlich wurde durch neue Methoden der Eisen- und Stahlverarbeitung, immer effizienteren Spinnmaschinen zur Textilproduktion und schließlich neue Kraftquellen für die Dampfmaschine eingeläutet. Mit dem Fabriksystem entstand hier nun auch eine neue Form der Arbeitsorganisation, die das vorherige kleine Handwerk ablöste. In wenigen Jahrhunderten entwickelte sich nun mit rasantem Tempo das technische Niveau der heutigen Welt heraus, mit Computern, Satelliten, Teilchenbeschleunigern und Hochgeschwindigkeitszügen. Die Entwicklung der Produktivkräfte war dabei eine Entwicklung aller Produktivkräfte. Die Arbeitsgegenstände wurden immer zahlreicher und erforderten immer mehr vorherige Bearbeitung. Die Arbeitsmittel wurden ebenfalls zahlreicher und komplexer. In ihnen steckte ebenfalls immer mehr Arbeit. Und vielleicht am stärksten hat sich der Mensch selbst durch all das verändert. Nicht nur physisch, indem er beispielsweise heute aufgrund der besseren Ernährung im Durchschnitt wesentlich größer ist als noch vor einigen Jahrhunderten, sondern vor allem auch, was Kultur, den wissenschaftlichen Zugang der Welt, den Arbeitsalltag, den Konsum, kurz die gesamte gesellschaftliche Struktur angeht. Die Entwicklung der Produktionstechniken erlaubte ein viel stärkeres Bevölkerungswachstum, was wiederum erst die Bildung von Städten im großen Ausmaß und damit die fabrikmäßige Massenproduktion des heutigen Kapitalismus ermöglichte. Verschiedene Aspekte des Fortschritts der Produktivkräfte griffen also ineinander und förderten sich gegenseitig. Die Fortentwicklung der Produktivkräfte vom Niederen zum Höheren lässt sich in der gesamten Menschheitsgeschichte als ein allgemeines historisches Gesetz beobachten. War diese Tendenz lange Zeit nur durch das unmittelbare Streben des Menschen angetrieben, den alltäglichen Überlebenskampf zu erleichtern, spielten zunehmend auch die gesellschaftlichen Umstände eine Rolle für die Produktivkraftentwicklung. Durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung, durch staatlich organisierte Maßnahmen wie der Bau von Straßen und Bewässerungssysteme und so weiter, konnte bereits in der frühen Antike der Fortschritt der Produktivkräfte außerordentlich beschleunigt werden. In der kapitalistischen Gesellschaft schließlich ist die Konkurrenz der Unternehmen ein ständiger Antrieb zum technischen Fortschritt. Doch trotz dieser unterschiedlichen Bedingungen und Aspekte der Produktivkraftentwicklung, die Entwicklung an sich zieht sich durch alle Epochen. Sie ist das grundlegendste, revolutionärste Element der gesellschaftlichen Entwicklung. In der Geschichte haben sich die Bedingungen, unter denen der Mensch arbeitet und den materiellen Lebensprozess der Gesellschaft produziert, ständig umgewälzt. und damit haben sich die Formen des Verkehrs und Austausches, die Beziehungen zwischen den Menschen, die gesellschaftlichen Strukturen, kulturelle und geistige Erscheinungen sowie Politik und Staatswesen stetig mitverändert. Einerseits war diese Anpassung der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung an den Fortschritt der Produktivkräfte notwendig, um die weitere Entwicklung zu ermöglichen, beispielsweise weil neue Produktionstechniken eine größere Konzentration von Arbeitern erforderten und daher das Zusammenleben in Städten erforderlich machten. Andererseits war sie aber auch eine mehr oder weniger unbewusste Folge davon, dass die Gesellschaft materiell gesehen immer komplexer, größer und reicher wurde. So bildeten sich neue Denkweisen über die Welt heraus. Höher entwickelte Kunst und Literatur, aber zum Beispiel auch effizientere Tötungsmethoden in der Kriegstechnik. Kapitel 3.5.3 Produktionsverhältnisse. Auch wenn die Entwicklung der Produktivkräfte das grundlegende, vorantreibende Gesetz der Menschheitsgeschichte ist, besteht die gesellschaftliche Entwicklung noch aus anderen Elementen. Die Produktivkraftentwicklung verlief in der Geschichte unter sehr unterschiedlichen Bedingungen in sehr unterschiedlich strukturierten Gesellschaften. Die längste Zeit lebten die Menschen in kleinen, umherziehenden Gemeinschaften, in denen die wenigen Güter geteilt wurden und nicht Einzelnen gehörten. Diese Urgesellschaft beruht also auf der einfachen Zusammenarbeit der Menschen auf der Grundlage einer ungefähr gleichmäßigen Verteilung der Arbeitsprodukte. Das ökonomische Grundgesetz dieser urkommunistischen Gesellschaft bestand also in der ungefähr gleichmäßigen Verteilung der Güter zur Sicherung der Existenzbedingungen der Menschen auf niedrigem Niveau mit Hilfe primitiver Produktionsinstrumente. In der sogenannten Antike setzte sich dann aber das Privateigentum an den Produktionsmitteln durch. Und nicht nur an diesen, sondern auch am Menschen selbst. Ein Teil der Menschen, meistens Kriegsgefangene anderer Völker, besaß nicht nur kein Eigentum an Produktionsmitteln, sondern war selbst Eigentum, Sklaven. Diese Sklavenhaltergesellschaft, wie es sie zum Beispiel im alten Rom, aber auch in anderen Staaten gab, kannte eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppen. Neben den Sklaven und den Sklavenhaltern gab es auch freie, aber nicht besitzende Schichten von Menschen. Die Voraussetzung für die Entstehung der Sklavenhaltergesellschaft war, dass die Produktivkräfte sich so weit entwickelt hatten, dass es möglich war, nicht nur das nackte Überleben zu sichern, sondern einen Überschuss zu produzieren, den eine besitzende Klasse sich aneignen konnte. Diese Klasse der Sklavenhalter konnte ihren Lebensunterhalt und in zunehmendem Maße auch ihren Luxus durch die Ausbeutung der Sklaven bestreiten. Das ökonomische Grundgesetz der Sklavenhaltergesellschaft bestand darin, dass das Mehrprodukt durch die Sklavenhalter durch die Ausbeutung der Sklaven angeeignet wurde, wobei die Grundlage das Eigentum der Sklavenhalter an den Produktionsmitteln und den Sklaven war. Das sogenannte Mittelalter war im Wesentlichen durch das System des Feudalismus geprägt, auch wenn es weiterhin auch Formen des Gemeineigentums und der Sklaverei gab. Im Feudalismus war das Verhältnis zwischen unfreien Bauern und Feudalherren entscheidend. Die Bauern waren zwar keine Sklaven mehr, sie konnten nicht nach Belieben gekauft und verkauft oder an einen anderen Ort gebracht werden. Sie besaßen auch eigene Arbeitsinstrumente, zum Beispiel Geräte für die Landwirtschaft und Nutztiere, und konnten einen Teil ihrer Zeit für sich und ihre Familie arbeiten. Gleichzeitig waren sie aber insofern unfrei, dass sie den Ort, an dem sie lebten, nicht in freier Entscheidung verlassen durften. Sie waren als Leibeigene einem Herrn unterstellt, dem sie Dienste leisten mussten, entweder in Form von Abgaben oder indem sie einen Teil ihrer Arbeit direkt auf dem Acker des Herrn leisten mussten. Die adligen Feudalherren waren wiederum keine einheitliche Klasse, sondern stark geschichtet und unterteilt. Einerseits wurde der Adel in geistlichen und weltlichen Adel unterteilt, die beide vom Feudalsystem profitierten. Andererseits war der Adel sozial stark differenziert, von kleinen Rittern, die teilweise selbst in relativer Armut lebten, bis zu unermesslich reichen Herzögen, Königen, Bischöfen und Kardinälen. Dabei verlieh der König den niedriger gestellten Fürsten Macht und Titel sowie die Verfügung über ein gewisses Stück Land und die darauf lebenden Bauern. Auf diesem Eigentum an Grund und Boden und der damit verbundenen Herrschaft über die dazugehörigen Bauern beruhte die Macht der verschiedenen Gruppen von Feudalherren. Dafür, dass ihnen diese Macht gewährt wurde, folgten die Fürsten dem König mit ihren Soldaten in den Krieg. Der Feudalismus war von einer Dezentralisierung der Herrschaft gekennzeichnet, weil diese vor Ort nicht nur durch den Zentralstaat, sondern durch die Feudalherren ausgeübt wurde. Das ökonomische Grundgesetz der Feudalordnung können wir so formulieren, dass sich die Klasse der Feudalherren das Mehrprodukt für ihren Konsum aneignete, indem sie auf Grundlage ihres Eigentums an Grund und Boden und der Herrschaft über die leibeigenen Bauern, die damit auch zu einem gewissen beschränkten Grad das Eigentum der Feudalherren bildete, diese Bauern ausbeuteten. Allerdings unterschieden sich die genauen Formen des Feudalismus je nach Region zum Teil sehr stark und der Feudalismus setzte sich auch nicht überall auf der Welt durch. Der Kapitalismus schließlich ist eine Gesellschaft, in der es normalerweise keine gesetzliche Trennung in Sklaven, Leibeigene und Freie mehr gibt, auch wenn Sklaverei de facto weiterhin existiert. Vor dem Gesetz sind, zumindest dem Wortlaut nach, alle gleich. Trotzdem ist die Trennung in Arme und Reiche damit keineswegs aufgehoben, sondern vielmehr auf die Spitze getrieben. Wie genau der Kapitalismus aufgebaut ist und nach welchen Gesetzmäßigkeiten er sich entwickelt, werden wir in Kapitel 4 sehen. Die Ideologen des Kapitalismus behaupten oft und gerne, eine andere Gesellschaft als den Kapitalismus könne es nicht geben. Das ist offensichtlich eine Lüge, da die Menschheit während weit über 99% ihrer Existenz ohne den Kapitalismus gelebt hat. Es ist aber auch deshalb falsch, weil der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist. Auch er wird eines Tages untergehen. Und entweder wird die Menschheit mit ihm untergehen, oder sie wird eine neue Gesellschaftsform schaffen. Die sozialistische bzw. kommunistische Gesellschaft, mit der wir uns in Kapitel 9 beschäftigen werden. In marxistischen Lehrbüchern und Überblickswerken zur Weltgeschichte finden wir oft die Unterteilung der menschlichen Gesellschaften in folgende Entwicklungsstufen. Die Urgesellschaft bzw. den Urkommunismus, die Sklavenhaltergesellschaft in der Epoche, die als Antike bezeichnet wird, den Feudalismus in der Epoche, die als Mittelalter bekannt ist, den Kapitalismus und schließlich die sozialistische und kommunistische Gesellschaft. Die geschichtliche Entwicklung der Gesellschaften verlief allerdings natürlich je nach Land und Weltregion mit gewissen Unterschieden und lässt sich mit einem einfachen Schema nicht erschöpfend darstellen. So bildete sich beispielsweise nicht in allen Ländern eine feudalistische Ordnung heraus. Und auch in den Ländern, in denen wir die Grundelemente einer Feudalgesellschaft vorfinden, gab es große Unterschiede. Grob können wir zumindest sagen, dass in allen Ländern die gesellschaftliche Entwicklung in einer Form der Urgesellschaft beginnt und heute im Kapitalismus angekommen ist, sowie dass in allen Ländern die nächste Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung nach dem Kapitalismus der Sozialismus sein muss. Es gibt also verschiedene historisch sich entwickelnde Stufen der gesellschaftlichen Produktion. Historische Stufen sind es deswegen, weil sich die Menschen einer Epoche das angesammelte Wissen ihrer Vorfahren zunutze machen und weiterentwickeln können. Es fängt also nicht jede Generation wieder von vorne an, sondern baut auf dem auf, was bereits da ist. Gesellschaftlich ist die Produktion, weil sie nicht einfach die Summe voneinander unabhängig arbeitender Produzenten ist. Menschen teilen Arbeiten auf, spezialisieren sich und sparen so riesige Mengen an Arbeitszeit ein, anstatt dass jeder alles macht. Es ist vollkommen unmöglich, dass ein Mensch Medizin studiert und Arzt wird, wenn er gleichzeitig den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten muss, Holz für seine Hütte fällt, Tiere jagt und Kleidung aus deren Leder macht und so weiter. Ein wichtiger Gradmesser für den Entwicklungsgrad einer Gesellschaft ist der Grad der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der unterschiedlichen historischen Epochen ist jedoch ein anderes und es wurde bereits angesprochen, nämlich das Verhältnis der Menschen zu den Produktionsmitteln. Marx schreibt dazu, Zitat: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe, ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Zitat Ende. Marx Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie. Was meint Marx damit? Zuerst mal sagt er, dass jede Gesellschaft auf einer bestimmten Art und Weise beruht, die Produktion zu organisieren. Diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind vom Willen der Menschen unabhängig, und zwar in dem Sinne, dass sie ihre eigene Entwicklungslogik haben. Eben eine Selbstbewegung im dialektischen Sinne, siehe Kapitel 3.2. Und in ihrer Entwicklung nicht von einer Zentrale aus gesteuert werden. Jedenfalls nennt Marx diese Verhältnisse Produktionsverhältnisse. Aus dem Produktionsverhältnis, also aus dem Verhältnis, das die Menschen zu den Produktionsmitteln haben, ergibt sich aber immer auch ein Verhältnis der Menschen untereinander. So ging zum Beispiel in der Sklavenhaltergesellschaft das Eigentum der Sklavenhalter an Boden, an den Bergwerken und so weiter, auch mit dem Eigentum an den Sklaven einher. Auch im Kapitalismus beruht die Macht der herrschenden Klasse auf dem Eigentum an Produktionsmitteln, ebenso wie die Unterdrückung der Arbeiterklasse auf dem Nichteigentum an Produktionsmitteln, siehe Kapitel 4. Deshalb sind die Eigentumsverhältnisse nur der juristische Ausdruck für die Produktionsverhältnisse, die die gesellschaftliche Struktur im Wesentlichen bestimmen. Marx stellt auch fest, dass die Produktionsverhältnisse einer bestimmten Entwicklungsstufe der Produktivkräfte entsprechen. Das ist in beide Richtungen zu verstehen. Einerseits entstehen bestimmte Produktivkräfte erst unter einer höheren Stufe der Produktionsverhältnisse. Unter den feudalen Produktionsverhältnissen war zum Beispiel keine industrielle Großproduktion möglich, da die Masse der Werktätigen als Bauern auf dem Land lebten, da eine wirtschaftliche Konkurrenz unter den Produzenten fehlte und es keinen genügenden Anreiz zur Einführung neuer Technologien gab, aber auch, weil der Staat aufgrund des Lehenwesens viel zu stark dezentralisiert war, um den Aufbau einer Industrie zu unterstützen und die hohen Regulierungserfordernisse einer Industriegesellschaft zu erfüllen und so weiter. Flugzeuge, Raketen, Hochgeschwindigkeitszüge, all das wäre unter dem Feudalismus unmöglich gewesen. Daraus folgt, dass der Feudalismus ab einem gewissen Entwicklungsniveau der Produktivkräfte zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung der Produktivkräfte wurde, so wie schon vor ihm die antike Sklavenhaltergesellschaft. Es musste eine ökonomische Umwälzung geben, die Entstehung neuer Produktionsverhältnisse war notwendig geworden. Zuerst entwickelte der Kapitalismus sich noch unter der Feudalherrschaft, vor allem in den Städten Europas, die relativ eigenständig waren und daher der entstehenden neuen gesellschaftlichen Klasse den notwendigen Spielraum boten, die sie für ihren langsamen Aufstieg brauchte. Diese neue Klasse war die Bourgeoisie, die Klasse der Kapitalisten. Wir haben bereits weiter oben gesehen, dass die Entwicklung der Produktivkräfte vom Niederen zum Höheren ein grundlegendes geschichtliches Gesetz darstellt. Nun verstehen wir, dass diese Entwicklung nicht einfach nur technisch zu verstehen ist, also in dem Sinne, dass neue Technologien und Arbeitsmethoden erfunden werden. Vielmehr sind die Produktivkräfte nur in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang zu verstehen. Und mit der historischen Entwicklung ist eine Zunahme dieses gesellschaftlichen Charakters der Produktivkräfte festzustellen. Das bedeutet, dass die Produktivkräfte, je weiter sie sich entwickeln, immer weniger von einzelnen Personen und immer mehr nur noch durch die gesamte Gesellschaft angewandt werden können. Wir werden sehen, dass diese Entwicklungstendenz unter der kapitalistischen Produktionsweise ein höheres Niveau erreicht als jemals zuvor und dabei den Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem Privateigentum an den Produktionsmitteln immer größer werden lässt. Wir sehen also, dass Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in einem engen inneren Zusammenhang stehen. Bestimmten Produktionsverhältnissen entspricht auch ein bestimmtes Entwicklungsniveau der Produktivkräfte. Das heißt aber auch, Mit der Weiterentwicklung der Produktivkräfte werden diese Produktivkräfte an einem bestimmten Punkt unvermeidlich historisch überholt. Sie müssen gesprengt werden und neue Produktionsverhältnisse an ihre Stelle treten. Diese Einheit von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in einer bestimmten historischen Epoche und die gesetzmäßige Beziehung zwischen beiden bezeichnet der Marxismus als Produktionsweise. Kapitel 3.5.4 Basis und Überbau. Bei den fünf oben angesprochenen Typen von Produktionsverhältnissen lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. In zwei der genannten Gesellschaftsformen, nämlich der Gesellschaft des ursprünglichen Gemeineigentums, auch Urkommunismus genannt, und in der sozialistischen kommunistischen Gesellschaft gibt es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln und auch keine Gruppe von Menschen, die dadurch über andere Menschen bestimmen kann. Dagegen haben die Sklavenhaltergesellschaft, der Feudalismus und die kapitalistische Produktionsweise gemein, dass es in ihnen eine kleine Gruppe von Menschen gibt, denen die wichtigsten Produktionsmittel gehören und mit denen sie die Masse der arbeitenden Menschen dazu zwingen können, für sie zu arbeiten. Es handelt sich bei diesen drei Gesellschaftsformen um Klassengesellschaften. Es gibt jeweils eine oder mehrere Ausbeuterklasse, die von der Arbeit der Mehrheit der Gesellschaft leben. Diese also ausbeuten. Was ist mit Ausbeutung gemeint? Indem es mit dem Fortschritt der Produktivkräfte möglich wurde, mehr als nur das unmittelbare Überleben zu sichern, konnte sich auch eine besondere Klasse von Menschen herausbilden, die selbst nicht im Produktionsprozess tätig sein musste, sondern von dem Überschuss, den die Masse der arbeitenden Menschen erzeugte, ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. In der Sklavenhaltergesellschaft sah das dann so aus, dass die Sklaven wesentlich länger und härter arbeiten mussten, als es notwendig gewesen wäre, wenn sie nur sich selbst hätten ernähren müssen. Sie arbeiteten also praktisch nur einen Teil der Zeit für sich und einen Teil des Arbeitstages für den Herrn. Bei den Leibeigenen wurde diese Teilung des Arbeitstages dann noch sichtbarer, indem man zum Beispiel den zweiten Teil des Arbeitstages direkt auf dem Acker des Herrn verbrachte. Wie wir später sehen werden, ist es auch bei der Arbeiterklasse im Kapitalismus nicht anders. Die Arbeitszeit, die ein Sklave, Leibeigener oder moderner Proletarier über den Teil des Arbeitstages, der zur Befriedigung seiner lebenswichtigen Bedürfnisse notwendig war, hinaus verrichtete, bezeichnet Marx als Mehrarbeit. Gibt es eine Klasse, zum Beispiel Sklavenhalter, die sich die Mehrarbeit einer anderen Klasse, zum Beispiel Sklaven, beziehungsweise deren Produkte aneignet, denn dem Sklaven gehört ja das Produkt seiner Arbeit nicht mehr, dann kann man von Ausbeutung sprechen. Der Ausbeutungsbegriff bei Marx ist demnach nicht moralisch. Er bezeichnet keine besonders schlechten Arbeitsbedingungen oder Kinderarbeit oder Überarbeitung durch den 14-Stunden-Tag. Ausbeutung ist ein wissenschaftlich objektiver Begriff, der schlicht und einfach das Verhältnis zwischen zwei Gruppen von Menschen bezeichnet, von denen die eine für die andere arbeitet und mehr Arbeit leistet. Welche besondere Gestalt die Ausbeutung im Kapitalismus annimmt, wird ein zentrales Thema des nächsten Kapitels sein. Ob in einer Gesellschaft Ausbeutung der Arbeitskraft stattfindet und welche Formen diese annimmt, sind die entscheidenden Unterscheidungsmerkmale verschiedener Produktionsweisen. Weil in der gesellschaftlichen Entwicklung die ökonomischen Beziehungen, also die Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte, das Bestimmende sind, bezeichnet Marx sie auch als die Basis der Gesellschaft. Zur ökonomischen Basis gehören die Produktions- und Eigentumsverhältnisse, die Formen der Verteilung und des Austausches des produzierten Reichtums und die Unterteilung der Gesellschaft in Klassen und Schichten. Wie ein Haus, dem man sein Fundament entziehen würde, auf den Boden fallen und zerbrechen würde, so ist eine Gesellschaft ohne ihre Basis, das heißt ohne Arbeit, nicht möglich. Wie gezeigt wurde, folgt die Entwicklung der gesellschaftlichen Basis bestimmten historischen Gesetzmäßigkeiten, wie der Entwicklung der Produktivkräfte und der Einheit von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Da aber auch ein Fundament wenig Sinn ergibt, wenn man darüber kein Haus baut, so entspricht auch der gesellschaftlichen Basis immer ein gesellschaftlicher Überbau, der sich in mehrere Teile untergliedern lässt. Bestimmte Produktionsverhältnisse erfordern bestimmte Gesetze und bestimmte Gesetze erfordern bestimmte Staatsapparate, die über ihre Einhaltung wachen. Der Feudalismus brauchte eine Staatsgewalt, die die leibeigenen Bauern dazu zwang, auf dem Landstück zu bleiben, auf dem sie geboren waren, und auf dem Feld ihrer Herren Arbeitsdienste zu leisten. Im feudalen Staat waren die Menschen vor dem Gesetz nicht gleich, sondern in verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Rechten unterteilt. Der Kapitalismus basiert auf der freien Bewegung der Arbeitskraft und auf Verträgen zwischen gesetzlich Gleichgestellten. Daher schützt der bürgerliche, kapitalistische Staat nicht mehr die Standesprivilegien, aber weiterhin das Privateigentum. Staatliche und politische Strukturen bilden den politischen Teil des Überbaus. Aber auch die Ideen einer Epoche sind von der ökonomischen Basis abhängig. Das heißt natürlich nicht, dass in einer bestimmten Gesellschaft immer alle Menschen genau dasselbe denken. Die Menschen haben ja verschiedene Stellungen innerhalb der Gesellschaft, sie machen darauf basierend unterschiedliche Erfahrungen und kommen dementsprechend zu unterschiedlichen Auffassungen und Schlussfolgerungen. Daher unterscheiden sich tendenziell die unterschiedlichen Klassen auch nach ihren vorherrschenden Ideen. Dennoch gibt es in jeder Gesellschaft vorherrschende Ideen. Welche Gedanken es sind, die zur herrschenden Ideologie aufsteigen können, hängt ab von der vorherrschenden Produktionsweise und der Klasse, die in ihr herrscht. Im Kapitalismus ist das die bürgerliche Ideologie, in ihren verschiedenen Varianten, die aber alle letztlich den Kapitalismus als die beste, oft genug sogar als die einzig mögliche Form der Gesellschaft anpreisen. Es gibt also auch einen ideologischen Teil des Überbaus. Auch die Kultur im weitesten Sinne, die Wissenschaft und so weiter, können diesem Teil zugerechnet werden. Zum Überbau sind also einerseits politische, juristische, weltanschauliche, moralische Ideen und Vorstellungen zu rechnen, die sich auf der Grundlage der materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse herausbilden. Andererseits gehören dazu aber auch die politischen, juristischen oder kulturellen Institutionen wie zum Beispiel Staatsapparate, Parteien und Organisationen, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Dass der Marxismus von Basis und Überbau der Gesellschaft spricht, heißt nicht, dass damit eine einseitige Ursache-Wirkung-Beziehung gemeint wäre. Marx, Engels und Lenin haben immer betont, dass der Überbau in vieler Hinsicht auf die Basis zurückwirkt und sogar tiefgreifende Umwälzungen der Basis auslösen kann. Gemeint ist mit dem Begriff Basis nur, dass die historischen Gesetzmäßigkeiten, die die Entwicklung von Gesellschaften und den Übergang von einer Gesellschaftsform zur nächsten bestimmen, im Bereich der materiellen Produktion zu finden sind und eben nicht in den Ideen der Menschen. Auch Basis und Überbau bilden aber eine dialektische Einheit, in der sich beide Seiten gegenseitig in ihrer Entwicklung beeinflussen. Engels schreibt dazu, Zitat: Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig Bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus, politische Formen des Klassenkampfes und seine Resultate, Verfassungen nach gewonnener Schlacht, durch die siegende Klasse festgestellt und so weiter, Rechtsformen und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schließlich als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Zitat Ende. Engels, Brief an Josef Bloch in Königsberg. Kapitel 3.5.5 Klassen und Klassenkampf. Die Eigentums- und Produktionsverhältnisse einer Gesellschaft bestimmen auch, ob diese Gesellschaft eine Klassengesellschaft ist und welche Klassen in ihr welche Rolle spielen. Klassen sind für den Marxismus weitaus mehr als einfach nur soziale Schichten oder Milieus, die nach einem bestimmten Einkommensniveau unterschieden werden. Lenin gibt folgende Definition. Zitat: Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem größtenteils in Gesetzen fixierten und formulierten Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die eine sich die Arbeit der anderen aneignen kann, infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirtschaft. Zitat Ende. Lenin, die große Initiative. Klassen unterscheiden sich also nach ihrer Stellung innerhalb der Produktionsordnung der Gesellschaft. Das heißt, dem Eigentum und der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel und erst daraus abgeleitet nach dem Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, den sie erhalten. In der mittelalterlichen Feudalordnung gab es demnach also die leibeigenen Bauern, deren Stellung zu den Produktionsmitteln darin bestand, dass sie fest an den Boden gebunden waren, der wiederum unter der Herrschaft des Feudalherren stand. Die Feudalherren waren eine andere, nämlich die herrschende Klasse, die dadurch definiert war, dass sie das Kommando über den Boden als das damals wesentliche Produktionsmittel und den hörigen Bauern hatten. Dazwischen gab es noch weitere Klassen, wie zum Beispiel freie Bauern oder die Bürger der Städte, die ebenfalls rechtlich frei waren. Mit den Klassen im Kapitalismus werden wir uns im folgenden Kapitel beschäftigen. In allen Gesellschaften, die auf Ausbeutung beruhen, gibt es Klassen mit entgegengesetzten Interessen. Die Ausbeuterklassen streben nach der Aneignung von möglichst viel Mehrarbeit der ausgebeuteten Klassen. Dafür pressen sie die ausgebeuteten Klassen so weit aus wie möglich. In allen Klassengesellschaften gab es darum den ständigen Kampf zwischen den entgegengesetzten Klassen, den Klassenkampf. So wurde zum Beispiel das Römische Reich von zahllosen Sklavenaufständen und mehreren großen Bürgerkriegen der Sklaven gegen ihre Sklavenhalter, wie die zwei Sklavenkriege auf Sizilien und den Aufstand des Spartakus, erschüttert. Daneben gab es auch in den Städten ständige politische Auseinandersetzungen zwischen der herrschenden Klasse der Patrizier und den freien, aber eigentumslosen Plebejern. Im Feudalismus gab es ebenfalls verschiedene Formen des Klassenkampfes, zum Beispiel in Form der Bauernkriege und Aufstände, durch Auseinandersetzungen zwischen niederem und höherem Adel, sowie zwischen Kirche und weltlichem Adel, durch den Kampf der Städte um ihre Freiheit von der feudalen Unterdrückung und so weiter. Im Kapitalismus schließlich spitzt sich der Klassenkampf enorm zu, weil die ganze Gesellschaft in zwei entgegengesetzte Lager polarisiert wird. Die Klasse der Kapitaleigentümer, die Bourgeoisie, auf der einen Seite und die Arbeiterklasse, die kein Privateigentum an Produktionsmitteln besitzt, auf der anderen Seite. Zwar gibt es auch hier noch Zwischenschichten wie das Kleinbürgertum, aber diese tendieren immer entweder in das eine oder das andere Lager. Die beiden Hauptklassen führen einen ständigen Kampf um die Höhe des Lohns, um die Länge des Arbeitstages, um das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung, auf Rechte am Arbeitsplatz. Aber auch auf politischer Ebene, um politische Rechte wie zum Beispiel gegen die Privilegien der herrschenden Klasse, gegen politische Repressionen, gegen die Kriege der Bourgeoisie und für das allgemeine Wahlrecht, das für die Frauen in Deutschland erst 1918 durch den Kampf der Arbeiterbewegung durchgesetzt wurde. Und schließlich findet der Klassenkampf auch auf ideologischer Ebene statt, als Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Varianten der Ideologie der Bourgeoisie und der Weltanschauung der Arbeiterklasse, dem Marxismus-Leninismus. Der Marxismus-Leninismus ist die Weltanschauung der Arbeiterklasse, auch wenn bei weitem nicht alle Arbeiter ihn unterstützen oder überhaupt kennen. Sein Klassencharakter ergibt sich daraus, dass er und nur er die Interessen der Arbeiterklasse konsequent zum Ausdruck bringt und für die Befreiung der Arbeiterklasse von der Ausbeutung durch das Kapital kämpft. Allerdings bedeutet die Existenz von Klassen natürlich noch nicht, dass diese automatisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Klasse, ein Verständnis über die Tatsache und die Ursachen der Ausbeutung und Bewusstsein über die Notwendigkeit der Revolution entwickelt. Dieses Bewusstsein nennt man Klassenbewusstsein. Marx bezeichnete eine Klasse, die objektiv als Menschengruppe existiert, aber noch nicht notwendigerweise ein Klassenbewusstsein besitzt, als Klasse an sich. Wird sie sich über die Ursachen ihrer Unterdrückung bewusst und strebt danach, sie im Kampf zu überwinden, wird sie zur Klasse für sich. Marx, Elend der Philosophie. Kapitel 3.5.6 Revolution. Der Klassenkampf wurde nicht erst durch Marx und Engels entdeckt. Schon der griechische Philosoph Platon schrieb darüber, dass sich in jeder Stadt quasi zwei Städte feindlich gegenüberstehen würden, nämlich das Lager der Reichen gegen das der Armen. Zudem müssten die Sklavenhalter die Sklaven nur deshalb nicht fürchten, weil sie die Staatsmacht auf ihrer Seite hätten. Marx und Engels entdeckten allerdings die Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Produktionsweisen, die den Klassenkampf notwendig hervorbringen. Und sie zeigen, dass der Klassenkampf sich nicht einfach als endloses Tauziehen innerhalb eines immer gleichen Rahmens abspielt, sondern jeweils auf eine Lösung hindrängt, auf die Ablösung der herrschenden Produktionsweise durch eine neue. Diesen Übergang zu einer neuen Produktionsweise bezeichnen wir als Revolution. Der historische Materialismus erklärt Revolutionen also nicht, wie es teilweise die bürgerliche Geschichtsschreibung tut, als das Ergebnis der Taten großer Männer oder der Verbreitung umstürzlerischer Ideen. Natürlich können einzelne Männer und Frauen eine wichtige Rolle dabei spielen und natürlich sind Revolutionen von bestimmten Ideen geleitet. Doch diese Analyse greift viel zu kurz. Denn warum entstehen die umstürzlerischen Ideen überhaupt und wie können sie so einflussreich werden, dass sie eine ganze Gesellschaftsordnung aus den Angeln hebeln können? Dafür, so haben Marx und Engels argumentiert, müssen wir uns ansehen, wie bereits in der alten Gesellschaft die Bedingungen für die Entstehung einer neuen heranreifen. Revolutionen passieren also nicht zufällig irgendwann in der Geschichte, sondern immer erst dann, wenn eine Gesellschaft überreif geworden ist, wenn ihre inneren Widersprüche überhand nehmen und sie aus sich selbst heraus darauf hindrängt, überwunden zu werden. Marx dazu, Zitat, wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Donquichotterie. Das heißt, sie wären vergeblich, Anmerkung der K.O. Zitat Ende. Marx Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Dieser Prozess hat zwei Seiten. Auf der einen Seite entwickeln sich die Produktivkräfte zwangsläufig bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie mit den herrschenden Produktionsverhältnissen unvereinbar werden. Im Feudalismus war es die Entstehung der ersten Formen der Massenproduktion in den Manufakturen, die dem System den Todesstoß versetzte. Denn die Bindung der Masse der arbeitenden Menschen an das Land, das sie bearbeiteten, war mit den Erfordernissen einer Fabrikproduktion, die auf eine wachsende Stadtbevölkerung und mobile Arbeitskräfte angewiesen war, nicht mehr vereinbar. Auf der anderen Seite schafft die alte, noch vorherrschende Produktionsweise aber auch die gesellschaftlichen Kräfte, die hinter der Revolution stehen werden. Im Feudalismus war das vor allem die neu entstandene Bourgeoisie, die nach ihrer freien wirtschaftlichen Entfaltung strebte und der die verschiedenen Vorrechte des Adels und Einschränkungen des wirtschaftlichen Verkehrs, Zünfte, königliche Privilegien, Leibeigenschaft usw. im Wege standen. Eine Umwälzung der Produktionsweise ist eine so grundlegende Veränderung der ökonomischen Abläufe und Klassenstruktur der Gesellschaft, dass sie nicht ohne entsprechende politische Folgen bleiben kann. So war es auch bei der Entstehung des Kapitalismus. Der alte Herrschaftsapparat des Feudalismus war für den entstehenden Kapitalismus nicht mehr zeitgemäß. Das Entstehen der Industrie und mit ihr der Arbeiterbewegung Die begannen, für ihre Interessen zu kämpfen und sich zu organisieren, machten einen neuen Staat notwendig. Die Bourgeoisie war mit den begrenzten Freiheiten, die ihr der Feudalismus gelassen hatte, nicht mehr zufrieden. Sie wollte ihren eigenen Staat mit ihrer eigenen Herrschaft. Es kam in allen entwickelten Ländern zu einem Kampf zwischen der neu aufsteigenden Bourgeoisie und dem alten Adel sowie den Königshäusern. Die Bourgeoisie hatte bereits das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben revolutioniert, umgewälzt und eine neue Gesellschaftsstruktur geschaffen. Jetzt wurde sie auch zur treibenden Kraft politischer Revolutionen. Diese nahmen unterschiedliche Formen an. In Frankreich zum Beispiel verlief die Revolution vergleichsweise radikal, mit der Abschaffung der Monarchie und Adelsprivilegien und der Hinrichtung des Königs. In Deutschland und England hingegen wurde die Monarchie nur eingeschränkt und die Herrschaft des Königs vom Parlament und damit indirekt den politischen Vertretern der Bourgeoisie abhängig gemacht. In Deutschland wurde die Monarchie durch eine erneute bürgerliche Revolution 1918 gestürzt. In England und einigen anderen Ländern blieb sie bis heute bestehen. Allen diesen Revolutionen war jedoch gemein, dass sie einen bürgerlichen Charakter hatten. Es waren Umstürze, die die alte herrschende Klasse entmachteten, die Bourgeoisie zur neuen herrschenden Klasse erhoben und damit den Weg für die volle Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft ebneten. Wir haben gerade nur über ein Beispiel von Revolutionen gesprochen, die bürgerlichen Revolutionen, die historisch gesehen dem Feudalismus ein Ende machten und dem Kapitalismus den Weg geebnet haben. Doch die bürgerlichen Revolutionen sind nicht die letzte Art von Revolution, die die Geschichte hervorgebracht hat. Die Bourgeoisie hat zwar in der Geschichte eine Zeit lang für den gesellschaftlichen Fortschritt gekämpft, weil sie für die Abschaffung der Ständeprivilegien und der Leibeigenschaft war und durch die kapitalistische Produktionsweise den Fortschritt der Produktivkräfte stark beschleunigt hat. Aber heute hat der Kapitalismus schon lange nichts Fortschrittliches mehr an sich, sondern ist im Gegenteil, wie wir noch genauer sehen werden, eine verfaulende, historisch überholte Produktionsweise. Und auch der Kapitalismus hat die gesellschaftlichen Kräfte hervorgebracht, die ihn überwinden werden. Mit der industriellen Massenproduktion kam auch die Arbeiterklasse, das Proletariat, auf die Welt. Schon früh begann die Arbeiterklasse, sich zu organisieren und für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen. In diesem historischen Kontext entstand auch die neue Sicht auf die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen. Der historische Materialismus, der Marxismus. Mit der Entstehung der industriellen Massenproduktion gewann die Wissenschaft eine viel größere Bedeutung im Wirtschaftsprozess als je zuvor. Es setzte sich langsam in allen gesellschaftlichen Bereichen eine wissenschaftliche Sichtweise durch, indem man zum Beispiel begann, die Organismen der Tiere und Pflanzen besser zu verstehen und so weiter. Marx und Engels konnten sich deshalb auf die Erkenntnisse der Naturwissenschaften und der bürgerlichen Philosophie stützen, um ihre dialektisch-materialistische Weltsicht zu entwickeln. Mit der Arbeiterklasse entstand gleichzeitig erstmals eine Klasse, die aufgrund ihrer Position im System der Produktion die Voraussetzungen besaß, um die Gesetzmäßigkeiten der vorherrschenden Produktionsweise und der historischen Entwicklung allgemein richtig zu erkennen. Anders als der Feudalismus, der vielfältige Formen der Herrschaft nebeneinander bestehen ließ und in sich vereinte, treibt der Kapitalismus tendenziell zur Vereinheitlichung der Gesellschaft unter der Herrschaft des Kapitals. Wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, stehen die Entwicklungsgesetze des Kapitalismus miteinander in einem engen inneren Zusammenhang und ergeben sich auseinander. Daher wurde es möglich, den Gesamtzusammenhang der historischen Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft theoretisch zu erfassen. Die Arbeiterklasse bildet sich als weltumspannende Klasse in einem globalen System heraus. Der Blick der Arbeiterklasse ist nicht mehr so lokal eingeschränkt wie der bäuerlichen Landbevölkerung, sondern er richtet sich direkt auf das Kapital als die beherrschende Kraft der kapitalistischen Gesellschaft und ihren Hauptgegner im Klassenkampf. Gleichzeitig ist sie frei von jedem Eigentum an Produktionsmitteln, weshalb Marx und Engels schrieben, sie habe nichts zu verlieren als ihre Ketten. Marx und Engels erkannten also, dass die Arbeiterklasse die einzige wirklich revolutionäre Klasse im Kapitalismus ist und die historische Aufgabe hat, sich selbst durch den Sturz der Bourgeoisie zu befreien. Der historische Materialismus ist auch in der Lage, die historischen Entwicklungen, die zu seiner eigenen Entstehung führten, zu analysieren. Und seine Entstehung wurde dann wiederum selbst zu einer historisch wirksamen Macht als die Theorie, die die Arbeiterklasse in ihrem Kampf zunehmend anleitete. Bereits 1871, infolge des Deutsch-Französischen Krieges, ergriff in Paris zum ersten Mal die Arbeiterklasse die Macht, die Pariser Kommune, die Marx und Engels als erstes Beispiel für die Diktatur des Proletariats, den Staat der Arbeiterklasse sahen, hielt sich nur 72 Tage, bevor sie mit brutaler Gewalt von ihren Feinden vernichtet wurde. Aber schon die nächste proletarische Revolution wurde im Jahr 1917 das kapitalistische Eigentum und den dazugehörigen Herrschaftsapparat in Russland erfolgreich hinwegfegen und zum ersten Mal in der Geschichte eine sozialistische Gesellschaft aufbauen. Mit der sozialistischen Revolution werden wir uns in Kapitel 6 ausführlich beschäftigen.